5 Minuten vor 12 haben wir es und hören jetzt Simone Gutballett mit dem Wichtigsten aus Hessen, Deutschland und der Welt. Hitradio FFH, die Nachrichten. Guten Tag. Die neuen Abnehmspritzen sind heiß begehrt, davon wollen auch Betrüger profitieren. Mit gefälschten Ozempic-Rezepten versuchen sie, an das Medikament zu kommen. Jetzt gibt es auch erste Fälle in Hessen. FFH-Reporter Olaf Brinkmann, du hast mit einem Apotheker aus Osthessen gesprochen. Der hat das jetzt schon mehrfach erlebt. Ja, 5-mal innerhalb der letzten Wochen ist ihm das passiert, hat er mir erzählt. 2-mal ist er drauf reingefallen. Er bleibt auf den Kosten sitzen und die, die das Mittel dringend brauchen, die kriegen es nicht, weil es weg ist. Ozempic ist ja nicht nur zum Abnehmen, sondern auch ein wichtiges Medikament für Diabetiker. Er sagt jetzt knallhart, wenn jemand mit so einem Rezept in seine Apotheke kommt und nicht aus der Region ist, dann ruft er die Polizei. In anderen Bundesländern warnen die Apothekerverbände schon länger vor der Betrugsmasche. Olaf Brinkmann, Fulda. Die Ermittlungen wegen der Ahrtal-Flut gegen Ex-Landrat Pföhler sind eingestellt. Hinterbliebene wollen das nicht hinnehmen. Sie haben Beschwerde beim Generalstaatsanwalt in Koblenz eingelegt. Das hat uns ihr Anwalt bestätigt. FFH-Reporter Peter Hartmann. Hinterbliebene der 136 Ahrtal-Toten gehen juristisch gegen das Ende der Ermittlungen vor. Außerdem wollen sie politisch Druck machen, heute Mittag nämlich bei der Sitzung des Rechtsausschusses im Mainzer Landtag. Da laden sie zu einer öffentlichen Pressekonferenz ein. Die Koblenzer Staatsanwaltschaft hatte letzte Woche gesagt, dass sie keine Anklage gegen den Ex-Landrat und den Einsatzleiter erhebt, trotz vieler Fehler in der Flutnacht. Das hat im Ahrtal bei vielen Menschen für Bestürzung gesorgt. Peter Hartmann, Mainz. Mit seiner Beute kam er nicht besonders weit. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Bankräuber in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach gefasst, schon kurz nach der Tat. FFH-Reporter Yannick Schick. Ein Mann vermummt mit Basecap und FFP2-Maske stürmt in die Bank, bedroht den Angestellten. Er hat eine Hand in seiner Tasche, sagt, er habe darin eine Waffe und dass das ein Überfall sei. Mit mehreren 1.000 Euro im Gepäck haut er über den Hinterausgang ab. Aber er entkommt nicht. Die Polizei schnappt bei der Fahndung den 36-Jährigen, auf den die Beschreibung passt. Er und der Mann, der ihn begleitet, haben einen Haufen Geld in der Jackentasche und müssen sich jetzt wegen räuberischer Erpressung verantworten. Yannick Schick, Neu-Isenburg. Fußballfans müssen sich beim Stadionbesuch während der EM auf strenge Kontrollen einstellen. 2-mal wird laut Organisationskomitee kontrolliert, bevor es ins Stadion geht. Außerdem sind Autos rund um die Stadien so gut wie gar nicht erlaubt. Gespielt wird bei der Fußball-EM ab Mitte Juni, unter anderem in Frankfurt. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Efren Gietzer. Ich grüße Sie, es ist 11 Uhr und gleich 8:50. Eine Achtung-Meldung ist hier gerade eben reingetrudelt, denn auf der A66 Frankfurt Richtung Wiesbaden sind zwischen Eschborn und Frankfurt Höchst Personen an oder auf der Fahrbahn unterwegs. Passen Sie da bitte in beiden Richtungen ganz besonders auf. Ja, und nochmal Vorsicht bitte, denn auf der A44 Kassel Richtung Dortmund, da brennt gerade ein Auto zwischen Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Zierenberg. Da vorsichtig sein, da kommt es vermutlich, das steht jetzt hier nicht, aber auch zur Rauchentwicklung, dass da vielleicht ein bisschen die Sicht behindert ist. Also Fuß vom Gas und Ihnen allen Gutes ankommen. Geblitzt werden Sie am Ortseingang von Eifa. Und zwar von Lingelbach aus in Richtung Alsfeld fahrend in Höhe der Kfz-Werkstatt. Da sind 50 erlaubt. Das hat uns über WhatsApp durchgegeben der Christoph. Vielen Dank dafür. FFH, das Wetter. Ja, ganz fein heute eigentlich, zumindest größtenteils. In den Höhenlagen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Da sind dann doch mehr Wolken unterwegs, die hier und da auch mal ein bisschen Schnee bringen können, vor allem am Nachmittag. Ansonsten ist das aber erstmal eine ganz angenehme und relativ freundliche Angelegenheit bei Temperaturen bis, also wirklich allerhöchstens, das ist das höchste der Gefühle, 12 Grad heute. Ja, wie geht's denn weiter morgen? Ja, sind ein bisschen mehr Schauer unterwegs, Gewitter auch vielleicht, maximal 10 Grad am Donnerstag. Leider unverändert, nicht mehr ganz so trocken, maximal 11 Grad. Zum Freitag merken wir, dass es ein bisschen trockener wird und die Temperaturen auch ganz leicht ansteigen.